Der Vorsitzende des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der DVRK, Kim Yong-nam, richtete am 3. Juli ein Glückwunschtelegramm an die Staats- und Regierungschefs und die Delegierten, die an der 29. Gipfelkonferenz der Staats- und Regierungschefs der Afrikanischen Union in Addis Abeba, Äthiopien, teilnahmen. Darin unterstrich er: Die Initiativen und Anstrengungen der Afrikanischen Union dafür, die Afrika-Fragen mit eigener Kraft zu lösen, den Frieden, die Stabilität und die soziale und wirtschaftliche Entwicklung des Kontinents zu erreichen und die politische und wirtschaftliche Integration zu forcieren, finden bei den Koreanern und den progressiven Völkern der Welt volle Zustimmung. Er bekundet den afrikanischen Ländern Unterstützung und Solidarität mit ihrem gemeinsamen Standpunkt dazu, in der Weltarena das Souveränitätsrecht und den Einfluss mit Fug und Recht auszuüben und die ungerechte Realität, wo das afrikanische Kontinent in der Zusammensetzung der ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates nicht vertreten werde, durch die UNO-Reform zu verändern. Im Telegramm versicherte Kim Yong-nam erneut den unveränderten Willen der DVRK, mit der Afrikanischen Union und ihren Mitgliedstaaten gute Freundschafts- und Zusammenarbeitsbeziehungen in allen Bereichen weiter zu verstärken und zu entwickeln und wünschte, dass die Konferenz zu einem bedeutsamen Anlass dazu wird, die Geschlossenheit des Kontinents und sein Gedeihen zu erreichen und einen epochalen Fortschritt in der Jugendarbeit zu machen.